Heimlicher Abschied von Dante Gabriel Rossetti aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Heimlicher Abschied von Dante Gabriel Rossetti. Da unsere Rede von der Wolkenart und Sternenfährte der Geschicke ging, suchte ihr Blick ein fernes Ziel und ward umflorter, da ich ihn von ihr empfing. Doch eingedenk, wie kurz und wie gering das Glück und mit ihm unsere ganze Fahrt, gab durstender, wie ich es sonst gewahrt, sie mir die Lippen, als ich sie umfing. So wie wir auch gerungen unsern Bund von Schicksalswegen und Beschluss abseits einzig zu festigen durch unsern Schwur. Ein Sternenwille wies uns unsere Spur und unserer Liebe Denkmal sinkt bereits im Tal der Schatten modernd in den Grund. Ende von Heimlicher Abschied von Dante Gabriel Rossetti.